tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green, sir. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, dem es genauso schwindelig wird, wenn er über die Unendlichkeit des Raums nachdenkt, wie beim Gedanken an die unbeschreiblich langen Zeiträume der Erdgeschichte. Und ich bin Astrophysikerin, der es schwindelig wird, wenn ich an die Federbalken aus meinen physikalischen Praktika im Studium zurückdenke. Oh oh. Ja, solange es noch dieselbe Größenordnung war ja gut, ne? Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ja, und Franzi, du erinnerst dich sicher noch gut daran, was ich dir das letzte Mal erzählt habe, oder? Aber hallo, du hast mir vom Great Dying erzählt, von einem Massenaufsterben, das vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde es fast geschafft hätte, alles Leben auf der Erde platt zu machen, weil damals definitiv über 75% aller Lebensformen gestorben sind, sehr viele Arten ausgestorben, auch Meeresbewohner, auch Insekten. Und eben die Gründe dafür. Genau, ich muss dich ganz leicht korrigieren. Es sind, 95% der Meerestiere, 75% der Landtiere, aber man spricht ja immer von der Tierwelt. Ich hatte ja auch die Pflanzen erwähnt, ne? aber natürlich gibt es ja auch sehr viele Mikroben und ich glaube, für die kann man diese Aussage nicht so ganz pauschal treffen. Ich hatte es nur ich hätte nur an die Definition von dem Massenaussterben nachgedacht, die ja nicht genau definiert ist, aber genau. Wo man eben sagt, wenn 75% aller Lebensformen aussterben, dann ist es ein Massenaussterben. Genau, aber du hast natürlich recht. Also es ging wirklich allen an den Kragen. Mhm, genau, und das ist auch was in der Erdgeschichte relativ häufig vorkam. Aber hier habe ich mir jetzt auch einfach mal, weil du ja schon mal angedeutet hattest, dass es dein Lieblingsaussterben ist, das allergrößte rausgesucht. Und genau, es gab ein paar Rückmeldungen, was mich wie immer sehr freut. Und dass auch gerade so ein grabesernstes Thema, nicht nur bei dir, Franzi, sondern auch bei euch da draußen, einen Nerv getroffen hat. Es gab noch eine sehr gute Ergänzung von Spritkopf in den Kommentaren auf unserer Blogseite. Und zwar zu der Vermutung, die ich ja auch geäußert hatte oder wiedergegeben hatte, was dieses Massensterben ausgelöst hat. Nämlich, dass ein sinkender Meeresspiegel möglicherweise dafür verantwortlich war und dadurch die Kontinentränder, also diese Schelfmeere, die Gebiete, wo die Meere in heutiger Zeit relativ nicht ganz so tief sind, dass die in dieser Zeit trocken gefallen sind und deshalb viele Meerestiere einfach Probleme bekamen, weil ihr Lebensraum weg war. Und Spritkopf verweist da auf eine Studie von 2008, die genau das widerlegt hat, und ich zitiere ihn hier mal: Der Fall des Meeresspiegels begann schon im mittleren Perm und wurde durch besagte Langfriständerungen verursacht. In der im Paper abgebildeten Kurve erkennt man, dass der absolute Tiefpunkt des Meeresspiegels beim Übergang vom mittleren zum späten Perm lag, also vor 259 Millionen Jahren. Und zum Ende des Perms hin, also wo dann das Massensterben passiert ist, gab es schon wieder eine leichte Erholung, was eher dagegen spricht, dass der sinkende Meeresspiegel für das Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze verantwortlich war. Die Perm-Trias-Grenze ist eben dieses The Great Dying. Genau. Also der Meeresspiegel macht da zwar irgendwas, aber es ist jetzt kein wirkliches Argument dafür, warum jetzt das Massensterben gerade am Ende entstanden ist oder stattgefunden hat, wo der Meeresspiegel schon wieder gestiegen hat. Also vielen Dank, Spritkopf, für diese Ergänzung. Und dann gibt es noch eine andere Ergänzung oder eigentlich eine Verbesserung. Nämlich weist Stefan da auf eine Unstimmigkeit in meinen Ausführungen hin, auf eine Merkwürdigkeit. Ich habe nämlich ja erzählt in der Folge, dass sich in den Meeren im späten Perm Photosynthese treibende Purpurbakterien ausgebreitet hätten, was ungewöhnlich ist, weil für die Sauerstoff ein Zellgift ist. Also die sterben eigentlich, wenn im Wasser Sauerstoff gelöst ist. Und sie machen trotzdem Photosynthese. Und ich habe auch erzählt, dass diese Purpurbakterien das Ableben vieler Meeresarten erklären könnte, denn die würden das hochgiftige oder diesen hochgiftigen Schwefelwasserstoff ausscheiden. Das habe ich behauptet. Mhm. Und okay. Stefan sagt zu Recht, dass er in Wikipedia nochmal nachgelesen hat. Und da kann irgendwas nicht stimmen, denn Photosynthese treibende Purpurbakterien verbrauchen Schwefelwasserstoff in ihrer Zellatmung. In der Fachsprache sagt man, sie nutzen den Schwefel als Elektronenakzeptor. Mea culpa. Das war wirklich ein Fehler von mir. In meiner Quelle dafür, nämlich dem Buch von Peter Ward und Joe Kirschwink, gibt es tatsächlich da noch einen Dreh mehr, den ich überlesen habe. Und da heißt es nämlich, dass die Existenz der Purpurbakterien ein Indiz dafür ist, dass eine andere Mikrobenart, eine zweite oder mehrere, diesen Schwefelwasserstoff freigesetzt haben muss. Und damit dann die Purpurbakterien sich ausbreiten konnten. Ne? Also die mussten sozusagen diesen Stoff für die Zellatmung der Purpurbakterien, diesen Schwefelwasserstoff erstmal freisetzen. Und ich glaube, das weiß man nicht hundertprozentig, welche das sind, aber es gibt solche Bakterien oder Mikroben definitiv, die sowas können. Also nicht die Purpurbakterien waren schuld, dass es doof war, sondern es war schon vorher doof und die Purpurbakterien waren Nutznießer. Genau, also es ist letztlich eine Komponente in diesem mikrobischen Nahrungskette dieser Zeit, die man hier so an einzelnen Indizien rekonstruiert hat. Irgendwann müssen wir nochmal eine Mikrobiologin oder Mikrobiologinnen einladen oder Chemiker oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch großer Freund des Fachbereichs der Geomikrobiologie. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Bio drin. Also auf jeden Fall den Fachbereich der Unterfachbereich der Geowissenschaften, wo sich Mikrobiologen mit der Erdvergangenheit beschäftigen, weil das ist auch ein sehr spezieller Bereich, den ich sehr spannend finde. Ja, ich auch. Habe aber keine Ahnung davon. Ist tragisch. Falls ihr dazu guten Lesestoff habt oder irgendwelche Empfehlungen, wie man sich da etwas reinfuchsen könnte in das Thema, sehr gerne her damit. Genau. Den ganzen Kram von Nick Lane mit dem Sauerstoff kenne ich leider schon. So, aber damit auch von mir vielen Dank für das Feedback. Damit sind wir bei Ausgabe 66 von Astrogeo angelangt und das heißt, du bist auch dran, mir eine Geschichte zu erzählen. Ja, Franzi, ja, also ich habe dir Du hast mir schon vorgefahren, ich kriege nicht noch ein Massenaussterben. Man muss da ein bisschen haushalten mit, weil so viele gibt es ja nicht. Und wir wollen den Podcast dann noch ein bisschen länger machen. Fünf haben wir ja noch oder 4,5, je nach Definition. Es gibt eigentlich 10, die man kennt, aber genau. Die man kennt. Große, also, ja. Gut, von den anderen neun. Später. Weihnachtsfolge. Also, heute würde ich mit einer Frage an dich beginnen. Was haben folgende drei Dinge gemeinsam? Die englische Insel Portland im Ärmelkanal, das Pantheon in Rom und der Klimawandel. Ist das eine Fangfrage oder ernst gemeint? Das ist ernst gemeint. Aber ich habe sie so formuliert, dass sie nicht so ganz einfach ist. Ich würde sagen, angesichts deines fachlichen Hintergrunds irgendwas mit den Steinen. Vielleicht ist das Pantheon aus irgendwelchen Steinen gebaut, die es auf Portland Ja, also du bist nicht ganz weit weg von der Antwort und dass es was mit Steinen zu tun hat, ist ja jetzt auch nicht so hundertprozentig überraschend für dich wahrscheinlich. Nee. Letztes Mal hast du mir was von Purpurbakterien erzählt. Das ist wahr. Also keine ganz einfache Frage, das ist mir klar. Und bevor ich das auflöse, erzähle ich dir eine kleine Einstiegsgeschichte. Und zwar handelt diese Geschichte im 19. Jahrhundert, so um das Jahr 1843. Da betritt ein Mann seine Küche. Sein Name ist William Aspden. Hast du zufällig von dem schon mal gehört? Nee. Ich kannte ihn auch nicht vorher. Und dieser Mann, der mischt sich wie jeden Morgen in dieser Zeit in seiner Küche verschiedene Zutaten zusammen. Und diese Mischung, die schiebt er dann verrührter und schiebt in einen Ofen. Vermutlich ein ziemlich heißer Ofen, der über 1450 Grad kam. Also wahrscheinlich hat er irgendwie gute englische Steinkohle da reingeworfen noch. Und was er da backt, sind auch keine Frühstücksbrötchen, sondern er mischt die Zutaten für Zement zusammen. William Aspden will Zement besser machen. Und Zement ist im 19. Jahrhundert eigentlich schon weit verbreitet. Man verwendet ihn zum Beispiel, um Maurermörtel anzurühren, also Ziegelsteine fest zu verbinden. Oder man nimmt ihn für Putz, also um Gebäude zu verputzen. Und was William Aspin eigentlich vorhat, ist aber was anderes. Er möchte die Rezeptur von Zement derart verbessern, dass man daraus auch noch was anderes machen kann, nämlich ein Material, das erst zu einer zähen Masse angerührt wird, aber sich dann in jede beliebige Form gießen lässt und dann hart wie Stein wird. Beton? Genau, er will... Ha! Irgendwas weiß ich. Er will römischen Beton herstellen. Denn die Römer... Römischen Beton? Die Römer konnten das schon, wovon ja heute viele Gebäude zeugen. Das berühmteste ist das Pantheon in Rom. Es ist bis heute die größte freitragende Betonkuppel der Welt, die keinen Stahl verwendet. Also ist ja, die Römer haben keinen Stahlbeton verwendet. Das heißt, es sind nur Betonteile, die sie quasi gegossen haben. Durchmesser 43,3 Meter. Und steht ja auch bis heute. Und das Wissen, wie man diesen römischen Beton herstellt, ist über das Mittelalter verloren gegangen. Ah. Und tatsächlich gab es im 18. und 19. Jahrhundert schon viele Patente, die vorgaben, genau das zu können. Zum Beispiel der Zementhersteller James Parker, der hat es schon 52 Jahre vor William Aspin so ein Patent vorgestellt. Das hat er auch Roman Cement genannt und als solchen verkauft. Hat das Versprechen aber nicht halten können. Und auch der Vater von William Aspin, Joseph Aspin, selber gelernter Maurer, der aber auch eine Zementfabrik besaß, hatte ein solches Patent. Und aus dem Patent des Vaters würde ich dir gerne den ersten recht langen Halbsatz vorlesen, weil er doch einfach zu schön ist. Im englischen Original ist er eigentlich am schönsten, aber so verworren, dass ich den hier, glaube ich, nicht sauber rüberbringen würde. Deswegen habe ich ihn schon mal auf Deutsch übersetzt. Also, okay. Fängt folgendermaßen an. Ich, Joseph Aspin aus Leeds in der Grafschaft York, Maurer, grüßt alle, denen diese Schriftstücke zugehen. In Anbetracht dessen, dass seine gegenwärtig exzellente Majestät König Georg IV. Durch sein Patentschreiben unter dem großen Siegel Großbritanniens, datiert in Westminster am 21. Oktober im 5. Jahr seiner Herrschaft, für sich selbst, seine Erben und Nachfolger mir, dem besagten Joseph Aspin, seine besondere Erlaubnis erteilt hat, dass ich, der besagte Joseph Aspin, meine Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten und keine anderen von Zeit und zu jeder Zeit während des darin ausgedrückten Zeitraums von Jahren meine Erfindung, Zitat, eine Verbesserung des Verfahrens zur Herstellung eines künstlichen Steins, Zitat Ende, in England, Wales und der Stadt Berwick-upon-Tweed rechtmäßig herstellen, benutzen, ausüben und verkaufen dürfen. Semikolon und dann geht's noch weiter. Hast du die Kommata gezählt? Wahnsinn, ja gut. Es ist auch ein bisschen verwirrend, weil manchmal meint er mit seiner diesen Georg IV., manchmal aber auch sich selbst. Das erschließt sich, glaube ich, nicht hundertprozentig beim Vorlesen. Aber nee, aber was wäre es denn? His Majesty müsste, oder his Blabla müsste dann groß geschrieben sein. Es ist, beim Lesen sieht man es, weil die Sachen groß geschrieben sind, genau. Okay, auf jeden Fall ein Patent für Beton, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wie heute Patentschreiben verfasst sind, aber ich vermute... Ich glaube, weniger blumig weniger und weniger Kommata. Schulstig, ja. Also Franzi, du hast es rausgehört. Ich möchte dir heute über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft des Betons erzählen. Sehr gerne. Und genauer, warum der Baustoff so wahnsinnig beliebt geworden ist, welche Probleme er heute verursacht und was wir dagegen tun können. Und ganz zum Schluss als Cliffhanger noch, ob wir eigentlich auch auf dem Mond betonieren können. Also ob man auf dem Mondbeton anmischen kann oder ob man ihn verwenden kann. So war jetzt auch. War da nicht irgendwas der Autor Andy Weir hat doch mal Artemis geschrieben über so eine Mondbasis. Da ging es doch auch um diesen. Aber egal, ich lasse dich erstmal erzählen. Genau. Aber das war auf jeden Fall sehr spannend, was ich überhaupt für Baumaterialien auf dem Mond verwenden kann oder da machen kann. Andy Weir ist der den The Martian geschrieben hat, ne? Ich kenne leider nur das Buch. Okay. Das ist sehr gut. Artemis ist das zweite. Das ist ein bisschen von der Charakterisierung her. Naja, ich fand es immer noch super spannend, aber ich mag halt auch diese ganzen Details. Und dann gibt es noch ein Buch, das dritte, das ist richtig cool. Der Astronaut heißt es auf Deutsch. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. Tatsächlich, lieber Karl, wäre das auch was für dich. Aliens nämlich. Jetzt hast du mich. Das muss man vielleicht rausschneiden. Ich hab's gespoilert. Aber wir schneiden das so raus, dass ich sag, der Astronaut gibt's einen zweiten Protagonisten, der für dich auch vom fachlichen Interesse wäre. Ich leg da so ein Piepen drauf. Ja, genau, bitte. Okay, also. Aber zurück zum irdischen Beton. Wir springen zurück ins 19. Jahrhundert. Und zu dem Patent von Joseph Aspin, dem Vater von William Aspin. Der Vater Joseph nennt ja diese Erfindung im Patent an seine gegenwärtige exzellente Majestät. Er nennt sie Portland-Zement. Mhm. Womit wir auch gleich noch die Insel im Ärmelkanal erwähnt haben. Mhm. Und er nennt diese Erfindung so, weil der Portland-Kalkstein, ein Kalkstein, der auf dieser Insel halt vorkommt, kennt man ja, englische Küste, viel Kalkstein, der war damals ein recht beliebter Naturstein, den man eben auf dieser Insel abgebaut hat, eine sonst unbedeutende Insel. Und außer der Färbung hat der Portland-Zement von Vater von William Aspin eigentlich auch gar nichts mit diesem Naturstein zu tun. Also es war einfach ein Marketingbegriff. Und heute ist dieser Begriff Portland-Zement tatsächlich eine Art Typenbezeichnung. Also er ist die Grundlage fast aller Betonbauten der Welt. Portland-Zement ist sozusagen ein globaler Standard. Also tatsächlich war der Vater mit seinem Antrag recht erfolgreich. Er hat dieses Patent aufgesetzt. Ich komme noch zu dem Sohn, weil eigentlich der Sohn den eigentlichen Portland-Zement erfindet und eine Art römischen Beton. Das heißt, eigentlich ist da so eine historische Verwirrung steckt da drin. Ja. Okay, aber der Sohn ist auf jeden Fall der Typ, der in der Küche das Zeug angerührt hat. Genau. Okay. Und bevor wir zum Zement kommen, wollte ich dich fragen, wenn du heute Beton mischst, Franzi, also du gehst jetzt in deine Küche und willst ein bisschen Beton anmischen. Was würdest du denn da anmischen? Hast du eine Idee? Ach Gott, Karl, sag mir doch nicht sowas. Sand. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo Sand braucht man rein. Sand. Mhm. Sand war irgendwie ein Problem, weil du ja für diese ganze Sand-Dingsbums auch einfach den Sand abbaggerst und deshalb Sand. Ja, und da hört es bei mir auf. Ich will dich auch nicht foltern, pass auf. Wir fragen einfach. Aber ich würde ja doch nach deinen Aussagen würde ich auch meine Küche total versauen, weil wenn ich den Ofen auf 1000 Grad aufheize, dann ist alles geschmolzen. Also Franzi, wir fragen einfach Frank Winnefeld, der leitet die Gruppe für Zementchemie an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf in der Schweiz. Mhm. Es ist so einer der ganz großen Beton- und Zementexperten. Der hat mir in seinem Labor, obwohl er das eigentlich mit seinem Schreibtischjob gar nicht mehr macht, hat mir mal ein bisschen Beton angemischt. Und das klang folgendermaßen. Genau, der Sand kommt in den Einfülltrichter. Sand. Das Wasser Sand. Ist schon im Mischgefäß. Okay, hätte man sich denken können. Dann geben wir den Zement. Zement. Zum Wasser. Staub so ein bisschen. Ja, normal müsste ich jetzt eine Staubmasse tragen. Arbeitsschutz, sehr nicht. Wichtig. Nee. Jetzt mischen wir erst den Zement mit dem Wasser. Also die ist leiser als meine Küchenmaschine, definitiv. Sie ist auch etwas robuster als Ihre Küchenmaschine. Und gleich kommt noch der Sand rein. Genau, und hier werde ich es mal einfach abbrechen. Also ich höre Zement, Sand und Wasser. Genau. Und woraus besteht Zement? Ja, da kommen wir jetzt dazu, weil da kommen wir jetzt gerade zu diesen Küchenexperimenten. Mhm. Aber letztlich braucht man vor allem drei Dinge. Zement als Bindemittel, ne? Also das ist, was es am Ende verbindet. Und der vor allem mit dem Wasser dann reagiert. Also Wasser braucht man. Und dann das, was die Baustoffmenschen Zuschlagsstoffe bezeichnen, also das, was sozusagen das Volumen noch vergrößert und einfach Masse reinbringt. Und das ist meistens eine Mischung aus Sand und Kies. Also je nachdem, ne, wie grob du den Beton machen willst, du kannst auch nur Sand reinmachen, dann wird er feinkörniger und härter. Also letztlich größere und kleinere Steinchen, so allgemein gesprochen. Mhm. Ja, wenn man in die Geschichte zurückspringt, dann müssen wir eigentlich viel weiter zurückspringen. Beton ist im weiteren Sinne einer der ältesten Baustoffe der Menschheit und vermutlich wurde er auch mehrfach erfunden. Also es gibt einfache Formen von Zement, die wurden zum Beispiel vor 10.000 Jahren im Gebiet der heutigen Türkei schon verwendet. Die Maya in Mexiko verwendeten eine Form von Zement, um flache Decken herzustellen. Und die wirklichen Meister waren aber die antiken Griechen und Römer, die bekanntlich massiv mit Beton gebaut haben, was dann irgendwann im Pantheon gipfelte, aber es fing schon viel früher an. Man denke nur an die ganzen Brücken und Aquädukte. Und ja, die Rezeptur der Römer war auch wirklich gut. Sie erlaubte auch zum Beispiel wasserdichten Beton und die Römer konnten sozusagen Bauten im Wasser betonieren, irgendwo an einer Uferpromenade oder wenn man einen Fluss befestigen will. Und dieser Beton konnte dann auch unter Wasser abbinden, also hart werden. Ach krass. Genau, also die Römer waren da wirklich sehr gut. Was die Römer da genau verwendeten, das ist bis heute auch so ein bisschen immer noch in der Diskussion, aber im Großen und Ganzen weiß man, also zum einen braucht man gebrannten Kalk. Gebrannter Kalk ist Calciumoxid, den man herstellt aus Kalkstein. Das ist ja Calciumcarbonat, also CaCO3. Das heißt, man muss das Carbonat abtrennen und dann oxidieren, dass da ein Sauerstoff dranhängt. Das macht dann die Luft automatisch. Und dieser gebrannte Kalk ist eigentlich der wichtigste Grundstoff für Zement. Da mischt man dann noch sogenannte Pozzolane rein. Das ist in römischer Zeit meistens Asche oder vulkanische Glaskügelchen aus vulkanischen Ablagerungen gewesen, die man am Vesuv findet. Und die bestehen vor allen Dingen aus Silizium und Aluminium und die reagieren besonders gut mit diesem gebrannten Kalk, also machen das sehr, sehr reaktiv. Pozzolane übrigens benannt nach der Stadt Pozzoli in der Nähe von Neapel, also auch nicht weit vom Vesuv entfernt. Ja, und die dritte Zutat, die oft noch dazu kam, war gemahlener Bimsstein. Bimsstein ist ja dieses Gestein, was auf Wasser schwimmt, weil es so wahnsinnig porös ist, aber auch das ist eigentlich nur fossil abgelagerte Vulkanasche. Ich finde die Kulturleistung so krass, dass man irgendwie offensichtlich über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder whatever immer wieder, wir mischen mal zusammen und gucken, was rauskommt. Ja. Das ist schon irgendwie krass. Ja, und es ist natürlich auch wahnsinnig praktisch, ne? Also wenn du überlegst, wenn du hier also aus einem Stück Stein, keine Ahnung, Granit, Kalkstein, was auch immer, mit deinem Meißel und deinem Hämmerchen irgendwie so ein Baustück, Ziegel, was auch immer, rausgehämmert hast, dann bist du schon eine Weile beschäftigt, wenn du das nur manuell machst. Wenn du einfach was zusammenmischst und irgendwo reingießt und irgendwann die Bretter abschlägst und dann ist das fertig, das ist schon natürlich ein großer Gewinn. Ne? Also ich merke mir irgendwie gebrannter Kalk, dann irgendwie Vulkanasche oder whatever, plus ein bisschen Bimsstein zusammengemahlen und dann kriege ich Zement. Im Großen und Ganzen. Mit Wasser wahrscheinlich, oder? Damit es irgendwie so ein bisschen... Also der Zement ist ja erstmal nur ein Pulver, was du dann verwendest, um den Beton herzustellen, ne? Was der Frank Winnefeld dann in seiner Laborküche gemacht hat letztlich. Also das ist dann schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, du musst den Zement herstellen. Und ja, also dieser römische Beton auf jeden Fall, den die Römer herstellen konnten, der war wahnsinnig gut. Also es gibt heute immer noch Fundamente römischer Villen, die keinen einzigen Riss haben, über 1600 Jahre später. Es gibt allerdings einen Nachteil bei diesem römischen Zement, man musste schon Zeit einsparen. Also es brauchte in der Regel wahrscheinlich Wochen, bis die Bauteile voll ausgehärtet sind. Also wenn wir heute mit unserem modernen Portland-Zement betonieren, dann ist das ja in wenigen Stunden bis Tagen eigentlich hart. Ich glaube, es heißt immer sowas wie nach 24 Stunden kann man es problemlos begehen. Da sieht man auch keine Fußtapfen von Katzen mehr drin, die dann da irgendwie reingedrückt sind. Das Verblüffende ist, obwohl einige Gelehrte wie Cato, Vitrinius oder Plinius der Ältere die Herstellung von Beton beschrieben haben, sind die handwerklichen Details verloren gegangen. Also wir wissen tatsächlich nicht alle Details und auch im 19. Jahrhundert konnte man das nicht hundertprozentig rekonstruieren. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Quellen auch in der Zeit den Zementmischern bekannt waren, aber ich vermute tatsächlich, dass die römischen Historiker da auch einfach das falsche Vokabular verwendet haben. Also einfach, heute würden wir ja da irgendwie sehr chemisch drüber sprechen. Ne? Die Römer hatten natürlich von unserer modernen Chemie keine Ahnung. Da sind einfach zwei Jahrtausende Wissenschaftsgeschichte noch dazwischen. Also das ist natürlich ist es schwierig. Und es ist bis heute tatsächlich schwierig, voll zu rekonstruieren, was die gemeint haben. Ja. Und deswegen sind wir jetzt zurück bei William Espin und den Experimenten in seiner Küche. Und er stellt jetzt ein entscheidendes Detail noch fest bei der Zementherstellung. Nämlich, wenn man diesen Kalkstein, den man aufmalt oder zumindest so bricht, dass er in Körnchen vorliegt, mit Ton, also Ton hat er mit reingemischt und etwas Sand, das haben letztlich die anderen Zementchemiker seiner Zeit auch schon gemacht, nicht Chemiker, Hersteller. Wenn man das brennt, dann entsteht das diese Form von Zement, die man zum Beispiel als Maurermörtel verwenden kann, aber halt nicht Steine, richtig große Steine herstellen, keinen echten Beton. Und William Espin stellt fest, wenn man das über 1450 Grad brennt, dann entsteht halt auch dieses Pulver mit ein paar gröberen Brocken drin, die ziemlich verkohlt aussehen. Und dieses Pulver hat man auch schon vorher zur Zementherstellung verwendet, aber diese verkohlten Kügelchen hat man einfach rausgenommen, hat gedacht, naja, die stören nur, ne, das ist irgendwie wahrscheinlich nicht ganz vollkommen verbrannt, keine Ahnung, das macht den Zement wahrscheinlich nicht besser. Und Espin macht genau das nicht, er macht was anderes, er denkt, naja gut, diese Kügelchen müssen wir eigentlich auch verwenden und er malt die ganz fein und mischt sie dem Pulver hinzu. Und ohne zu wissen, warum, also letztlich so eine Glücksentdeckung, legt er damit eigentlich sprichwörtlich den Grundstein der Moderne, denn diese Kügelchen machen seinen Portland-Zement und den daraus hergestellten Beton außerordentlich hart und stabil. Und den Grund, den kennen wir heute, denn diese Kügelchen entstehen in der heißesten Zone des Ofens. So ein Ofen ist ja auch selten gleichförmig heiß, ne? Also irgendwo brennt's und von außen wird es ja auch Richtung Rand wird's immer kühler. Und bei über 1450 Grad wird eben nicht nur das CO2 bzw. das Carbonat, die Carbonatendung ausgetrieben aus dem Kalkstein, sondern Ton und Kalk bzw. das Calcium, die verschmelzen miteinander. Und man sagt auch, sie sintern. Ah, sintern, das habe ich schon mal gehört. Genau, ja. Und wenn man diese gesinterten Zementklinker, da spricht man auch von Klinker, wenn dieser Prozess stattfindet, wenn man die zu einem Pulver malt, dann erhält man eben einen extrem reaktiven Stoff. Und dieses Pulver ist heute wahrscheinlich in absoluten Zahlen das meistverkaufte Produkt der Menschheit. Oh, ja, gebaut wird immer, ne? Ja, gebaut wird immer. Also Espin nannte das Produkt wie sein Vater auch Portland-Zement, ne? Also es ist lustig, der Vater hat diesen Begriff erfunden, hat aber nicht das hergestellt, was wir heute Portland-Zement sondern sein Sohn hat es erst gemacht. Aber der hat wiederum kein Patent dafür angestrengt. der William Espin war ansonsten auch zeitlebens ein ziemlich unsteter Zeitgenosse. Also der ist immer wieder bankrott gegangen, hat auch mehrere Geschäftspartner ruiniert. Er wurde auch schon mal verurteilt, unter anderem, weil er gerade in seinen Anfangsjahren als Unternehmer Probleme hatte, an ausreichenden Kalkstein zu kommen. Das war eine Zeit, wo die Eisenbahn erst angefangen hat, sich auszubreiten über England und Transport größerer Rohstoffmengen einfach noch relativ schwierig war. Und in seiner Heimatstadt sind sehr viele Wege mit Kalkstein grob geschottert gewesen. Und er hat wohl öfter mal so halbe Straßen leer geräumt, um Zement herzustellen. Und das kam wohl bei der Verwaltung nicht sonderlich gut an. Wofür man durchaus Verständnis aufbringen Absolut, könnte. Genau. Andererseits, wenn man da so Kalksteinbröckchen braucht und die liegen da überall in den Straßen, warum soll man sie nicht nehmen? Ja, und Espin hat es relativ viele Jahre lang geschafft, die geheime Zutat des Portland-Zements, also seines Portland-Zements, auch vor seinen Konkurrenten geheim zu halten. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er kein eigenes Patent beantragt hat. Also das ist ja auch immer mit Patenten so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ein Patent schützt zwar eigentlich dich vor Nachahmern, aber man setzt halt auch das Wissen in die Welt letztlich, weil Patente ja dann auch öffentlich einsehbar sind. Ja. Und natürlich hat das auch nicht ewig gehalten, diese Geheimhaltung. Irgendwann war dann der Portland-Zement von William Espin überall und hat begonnen, die Welt zu verändern. Ja, und Franzi, du fragst dich vielleicht, warum das überhaupt eine geologische Geschichte ist, ne? Weil es ja hier um keine geologischen Prozesse im weiteren Sinne geht und wo ich dir noch dazu von einem menschgemachten Material erzähle. Ja gut, aber letztendlich weder den Kalk machen wir selber, also brennen tun wir ihn selber, noch den Bimsstein machen wir selber, noch den Sand, der dann zu Beton reinkommt, machen wir selber. Von daher ist das ja alles tatsächlich natürliche Ressourcen, die durchaus geologisch oder? Ja, das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein weiteres Argument, nämlich, dass ja Beton, den wir herstellen, auch ein Gestein ist. Und ja, noch dazu eines, dass unser geologisches Zeitalter, also das Anthropozän, so prägt wie kaum ein anderes. Also mal ein paar Zahlen. Jedes Jahr werden über 4,6 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Oh. Die Zahl ist von 2015, also heute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und wenn man das in ein Betonvolumen umrechnet, ne, also ich hatte ja gesagt, Beton, den Zement nimmt man, dann mischt man den mit Sand, Kies, Wasser. Und das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr an Volumen. Wenn man das umrechnet in eine Mauer, also das, was wir im Jahr an Beton produzieren, dann kommt man auf eine Mauer, so übliche Dicke, 30 Zentimeter, ne, so wie so eine Hausmauer. Und diese Mauer geht einmal um den Äquator der Erde und ist 1000 Meter hoch. Oh. Das ist die Betonmenge, die wir als Menschheit pro Jahr herstellen. Was ich mich sofort frage, ist, es war ja jetzt auch die Definition, ich meine, das war ja tatsächlich die Frage um die Definition des Anthropozäns, also das menschengemachte Zeitalter. Da hat man ja alles Mögliche diskutiert. Ich hab da nie Beton drauf gesehen, weil wäre das nicht eigentlich ein sicherer Weg, wenn, ich meine, Beton gibt's weltweit. Ist der so langlebig, dass wenn ich in 10 Millionen Jahren nochmal nachgucke, dass er noch irgendwie da wäre in irgendeiner Schicht? Ganz bestimmt, ja. Also dann wundert es mich eigentlich, dass ich habe das nie gelesen, dass Beton in diesen Kriterien jemals erwähnt wurde. Deshalb. Es geht immer um Atomtests und solche Sachen, ne? Das ist eine gute Frage. Diese Iridium, um Atomtests, das muss ja weltweit auch irgendwie sein und hier und da und jenes. Aber ich denke mir so, jetzt, wenn du es von dem Beton erzählst, wo ich mir denke, naja gut, also pff. 10 Millionen Jahren ist halt auch wurscht, ob schon die Römer hingestellt haben oder wir, aber gibt's ja anscheinend überall. Und auch eine Menge davon. Diese Diskussion, ob es überhaupt dieses Zeitalter Anthropozän gibt und ob man das definieren sollte, da stecke ich ehrlich gesagt nicht drin. Das ist ja auch erst ein paar Jahre frisch, aber das werde ich mir mal im Detail ansehen. Ich denke mal, das ist sicher auch eine Geschichte wert. Oh, das kannst du dir definitiv, also neulich haben sie gerade es gibt ja eine Arbeitsgruppe von der Stratigraphischen Kommission, heißt die, glaube ich. Und Jan Salacevic war da früher der Leiter dieser Arbeitsgruppe. Das sind auch alles Geologen letztendlich. Und es ist nämlich auch eine Debatte, ob das überhaupt ein Problem für die Geologen ist oder nicht. Mhm. Aber neulich hat diese Arbeitsgruppe dann eben ihre 8 Orte auf der Welt veröffentlicht, von denen sie meint, dass es einer davon hinterher werden könnte. Also von daher ja, definitiv eine Geschichte wert, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das sind diese Orte, an denen man festmacht, die Geologen festmachen, wo das Zeitalter quasi besonders auffällig zutage tritt letztlich. Genau, ne? Genau. Das ist ja auch mal für andere Zeitalter spannend. Mhm. So, ja. Aber gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Pantheon in Rom ist vielleicht auch so ein guter Ort dafür. Ich war da ja schon mal, aber da war ich 5 Jahre alt. Ich fand es total doof. Ja, es ist halt heute auch einfach eine Kirche, ne? Eine katholische Kirche. Aber ich finde es vor allem, wenn man so Stadtbilder von Rom sieht, beeindruckend, weil es halt echt ein Riesending. Also es ist selbst im modernen Rom. Ja, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel. Und das Problem ist natürlich nicht der Beton der Römer, sondern den wir heute herstellen. Das Problem, was dabei dann noch zusätzlich entsteht, außer dass es viel ist, ist das Brennen des Kalks bzw. des Kalksteins. Denn Kalkbrennen ist der Prozess, bei dem aus natürlich vorkommendem Kalkstein, Calciumcarbonat, CaCO3, also dieses reaktive Ausgangsmaterial für den Zement hergestellt wird. Und das brennt man, wie William Esplin damals in seiner Küche, bei 1450 Grad mit etwas Ton. Der muss echt einen guten Ofen in seiner Küche gehabt haben. Ne? Und dieses dabei entstehende Calciumoxid, CaO und CO2 entstehen da vor allen Dingen bei. Ne? Also das CO2 wird ausgetrieben. CO2. Und zwar nicht so knapp. Das ist auch nicht ganz leicht zu lösen aus heutiger Sicht. Also ich meine, heute Zementwerke, die haben so große Drehrohröfen, die kann man natürlich irgendwie mit erneuerbarer Energie befeuern oder mit nachwachsenden Rohstoffen. Aber das Problem ist eigentlich nicht die Energie, die dafür verwendet wird, sondern tatsächlich diese chemische Reaktion, bei der CO2 frei wird. Ja. Und dagegen kann man nicht wirklich was machen. Es gibt tatsächlich ein paar Ideen, zu denen komme ich noch. Jetzt könnte ich aber deine Frage vom Anfang beantworten, ja. was das Pantheon und Portland und der Klimawandel mit allem zu tun hat. Der verbindende Element ist der Beton oder das CO2. Ja, genau. Jetzt kommt der Klimawandel nämlich um die Ecke. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass so zwischen 5% und 10% aller anthropogenen, menschgemachten CO2-Emissionen aus der Zementindustrie stammt. Also wenn wir das Problem lösen, dann haben wir schon nicht das Problem gelöst, aber zumindest ist das wirklich ein großer Baustein da drin. Mhm. Der Flugverkehr zum Beispiel ist deutlich weniger, wie der sich aufs Klima auswirkt. Ja, da gibt es noch ein zweites Problem und das betrifft, das hast du ja auch schon vorhin angedeutet, einen weiteren Rohstoff, der verwendet wird, um Beton herzustellen. Das sind die Zuschlagstoffe, ne? Also Sand und Kies, die global betrachtet auch zunehmend knapp werden. Das hat ganz viele Ursachen. Also bei uns zum Beispiel, also in Deutschland sind Sand und Kies eigentlich nicht knapp. Das ist so eine der größten Rohstoffindustrien tatsächlich. Aber so eine Kiesgrube muss man halt ab und zu auch erweitern. Und mittlerweile stößt die dagegen den Naturschutz, bildlich gesprochen. Also ja. Es sind halt schon massive Eingriffe in die Landschaft. Und es ist halt eigentlich auch immer ein Tagebau, wo man, ja, sieht man gerade in Lützerath mit der Braunkohle und im etwas kleineren Maßstab oder sagen wir deutlich verteilter zumindest, ne? So Kiesgruben sind nicht so groß, aber da wird halt auch ordentlich aufgebaggert und letztlich muss man dann auch irgendwo Grenzen setzen. Und deswegen haben auch hiesige Baustellen teilweise schon Probleme, an diese Stoffe zu kommen. Und war nicht auch so der Witz, dass beim Sand hat man auch gesagt, ja gut, dann buddel halt die Sahara aus, da gibt's ja genug, aber dieser Wüstensand eignet sich nicht dafür. Da war doch mal was, ist der nicht zu feinkörnig oder irgendwie so? Da muss ich aufpassen, da bin ich schon mal irgendwann verbessert worden, was die genauen Ursachen dafür angeht, aber es ist definitiv so. Ich weiß sie nämlich auch nicht, aber es ist, dass diesen Wüstensand, das geht der nicht. Der ist feiner, ich glaube, es hieß auch mal, dass der runder ist, weil ja ständig sozusagen der Wind da wirkt und diese Körner nicht so aneinander haften, aber ich glaube, das ist Quatsch, bin ich aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber du hast auf jeden Fall recht, also man braucht marinen Sand oder Sand, der irgendwie mit im Zusammenhang mit Wasser abgelagert wurde, ne? Also Sand an Flüssen geht auch, Wüstensand ist eigentlich nicht geeignet. Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch gerade durch die Bautätigkeit in Schwellenländern, die ja einen Großteil des Betonmarktes ausmachen, sind gar nicht mehr die entwickelten Länder, ne? Weil bei uns gar nicht mehr so viel neu gebaut wird im Vergleich, dass gerade für deren Bautätigkeit mittlerweile auch sehr viel Sand- und Kiesdiebstahl passiert, zum Beispiel an Stränden. Na, das ist ja vor ein paar Jahren schon so durch die Medien gegangen. Das sind also ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen. Ähnlich wie William Aston, der einfach die Bürgersteine mitgenommen hat. Ja, richtig. Das ist eigentlich eine interessante Parallele. Ja. Oh, ey. Ja, und bevor ich jetzt zur Raumfahrt komme und noch so einen galaktischen Ausblick wage, muss ich ja vielleicht über diese drängenden Probleme reden. Ne? Und das schauen wir uns doch erstmal unsere Probleme auf der Erde an, bevor wir ins All fliegen. Zum einen die Frage, sind diese Probleme eigentlich in der Branche angekommen überhaupt? Also sind die Architekten und Bauingenieure eigentlich Betonköpfe, ne? Wie man es ja auch oft darstellt. Oder zumindest Klimaaktivisten es darstellen. Und das war auch mein Bild, als ich vor 3 Jahren mit der Recherche zu diesem Thema angefangen habe. Und damals bin ich als Journalist auf eine Veranstaltung gegangen, die sich nannte Stuttgarter Betontage. Eine Tagung des Deutschen Betonvereins. Sowas gibt's wirklich. Es war so ein bisschen wie erwartet. Also es waren ein paar hundert Leute da, fast ausschließlich Männer in feinen Anzügen, die sich gegenseitig für ihre Betonbauten gelobt haben. Und so ein bisschen ging es auch um Digitalisierung, ne? Also wenn es dann um die Zukunft ging, dann ging es irgendwie um neuartige Bauplanungsmethoden und solche Sachen oder vielleicht noch um irgendwelche verwegenen Brückenkonstruktionen, so im Großen und Ganzen. Es gab ein paar Vorträge, wo ich auch selbstkritische Töne gehört habe, also das war so um 2019 rum, da wurde auch Greta Thunberg schon ein paar Mal zitiert, auch das Thema Sandknappheit war ein Thema, also da das klang so am Rande an, hatte ich den Eindruck. Und das war für mich so der Auftakt, mich auch ein bisschen intensiver mit der Betonindustrie zu beschäftigen und auch mit dem Zement als Baustoff und dem globalen Bedarf. Und was denn real auch vielleicht tatsächlich doch trotzdem gemacht wird, auch wenn es in Stuttgart jetzt keine große Rolle spielte, um die realen Probleme Klimakrise und Rohstoffknappheit zu lösen. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass das ökologische Problem des Betons eigentlich ein relatives ist. Also der ökologische Fußabdruck verglichen mit anderen Baustoffen ist gar nicht so groß. So übermäßig. Zum Beispiel verglichen mit Stahl, ne? Also der Stahl ja. steckt ja meist auch in unserem modernen Beton drin, was die Römer nicht gemacht haben, aber wir sehr stark machen. Nur dadurch, durch diesen Stahlbeton können wir diese riesen Brücken bauen zum Beispiel. Und da ist der Beton gar nicht so schlecht im Vergleich. Also ich glaube, bei Stahl ist es über eine Größenordnung mehr, was bei der CO2-Bilanz sozusagen dazu Buche schlägt. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt, also was die CO2-Bilanz dann in der Summe für den Beton verhagelt, ist einfach die Menge, die wir produzieren. Ja. Also diese 1000 Meter hohe Mauer um den Äquator, die wir jedes Jahr bauen. Und da gibt es natürlich, könnte man ganz naiv sagen, wir ersetzen einfach einen Teil durch Holz. Eigentlich eine gute Idee, ne? Also bindet auch gleich Kohlenstoff aus der Biosphäre. Mhm. Aber wir können nicht so viel Holz abbauen, wie wir Beton verbauen. Also es geht einfach nicht und schon gar nicht nachhaltig. Eine Zementchemikerin hatte mir das umgerechnet, also wenn wir ein Viertel der Betonmenge, die wir verbauen, durch Holz ersetzen würden, müsste man jedes Jahr anderthalb Mal Indien quasi abholzen. Also einfach, wenn Indien anderthalb Mal komplett mit Wald bewachsen wäre. Und der braucht natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte, bis er überhaupt aufgewachsen ist. Das heißt, ja, das ist schon relativ schwierig, da mit Holz weiterzukommen. Es gibt noch ein paar andere Ideen, die so ein bisschen technischer sind. Also man kann Beton stärker recyceln. Das wäre meine Frage gewesen. Kann ich ihn wiederverwerten? Also das wird auch schon gemacht. Also man kann alte Betonteile zermahlen und daraus neue Zuschlagstoffe machen. Ich habe mir neulich vor ein, zwei Jahren auch mal so einen Recyclingbetrieb angeschaut. In der Nähe von Esslingen war das. Und genau, wenn man das gut malt und mischt, dann kriegt man auch Sand- oder kiesartige Bröckchen daraus, die man dann wieder als Zuschlagstoffe verwenden kann für neuen Beton. Das wird zunehmend auch gemacht, wobei gerade in Deutschland noch sehr untergeordnet, also ich glaube, das ist unter 1%. Und das Hauptproblem, also wie gesagt, man kann den Mangel an Zuschlagstoffen, Sand und Kies, ein bisschen abdämpfen, aber man kann keinen neuen Zement aus altem Beton herstellen, was logisch ist. Ne? Der ist abgebunden, der ist chemisch umgewandelt wieder. Also der wird, wenn man Beton vermischt, erst zu Calciumhydroxid, aber über lange Zeiträume auch wieder zu Kalkstein tatsächlich, chemisch. Das heißt, man müsste den quasi eigentlich in ein neues Zementwerk stecken, um ihn wieder zu echtem Zement zu machen. Das heißt, recycelten Beton ist gut, Zuschlagstoffe zu sparen, aber es löst nicht wirklich das CO2-Problem. Und klar, vielleicht kann man so ein bisschen Transportkosten einsparen und den CO2-Ausstoß von LKW, wenn man so einen lokalen Kreislauf etabliert. Aber 99% von einem Kubikmeter frischen Beton stammen tatsächlich aus dem Zementwerk. Ja. Also da ist nicht viel zu holen, leider. Schwierig. Ja, das heißt, man muss eigentlich in den Zementwerken ansetzen, in denen das CO2 entsteht. Ich hatte gesagt, man kann die Brennstoffe umstellen und so, aber das Problem ist ja die chemische Reaktion. Ja. Und das heißt, entweder man fängt das CO2 aus den Zementwerken wiederum ab und pumpt es in die Erde, ne? Dieses Carbon Capture and Storage, was ja auch mal lange bei Kohlekraftwerken im Gespräch war, mittlerweile weniger bei Kohlekraftwerken. Bei Zementwerken ist es tatsächlich weiterhin im Gespräch, weil es da einfach so wenig Alternativen gibt und weil auch klar ist, dass wir vielleicht nicht in diesen horrenden Mengen, aber trotzdem zukünftig auch Beton brauchen werden als Baustoff. Mhm. Es gibt auch da Beispiele für, also in Schweden und in Norwegen gibt es einzelne Zementwerke, die gerade gebaut oder teilweise auch schon in Betrieb gegangen sind, die genau das machen. Es gibt so alte Erdgas- und Erdöllagerstätten in den Meeren rund um diese Länder, die dieses CO2 auch aufnehmen können. Also das wird langsam begonnen, erhöht natürlich die Produktionskosten. Da muss man gucken, dass diese Zementwerke dann wiederum konkurrenzfähig sind auf den Märkten mit Leuten, die oder Betrieben, die den frischen Zement herstellen. Also es ist, beziehungsweise die das CO2 nicht abfangen. Also es ist auch nicht einfach, aber damit beginnt man immerhin so langsam. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine andere Option, eine ganz verrückte Option, nämlich, dass wir einfach die Art verändern, wie wir bauen und wie wir mit Beton bauen. Also, das ist aber ein Thema, also habe ich auch mehrere Bauingenieure und Architekten gefragt und die mögen da schon drüber nachdenken, aber sind halt immer so wahnsinnig vorsichtig. Und das ist gerade so diese Frage, sind das Betonköpfe oder sind das einfach Leute, die einfach sehr konservativ denken müssen, weil die bauen Gebäude, also Strukturen, die irgendwie im Zweifel 100 Jahre halten müssen, ohne über den Leuten zusammenzustürzen. Und so eine Rezeptur wie die des Portland-Zements, die einfach seit 170 Jahren gut abgehangen ist. Wir haben einfach gute Evidenz, gute Statistik, dass das Zeug hält. Ja. Es ist einfach ein sehr stabiler, menschgemachter Stein, der da entsteht. Und wenn wir jetzt die Rezeptur des Zements ändern, dann sollte man vielleicht schon ein paar Jahrzehnte erstmal Experimente machen und sicher sein, dass die Dinger nicht nach 40 Jahren doch zusammenfallen und nicht erst nach 100 Jahren. Ne? Also das ist so ein bisschen das Grundproblem. Man könnte unabhängig davon, auch wenn man einfach den gleichen Zement verwendet, einfach weniger Beton verwenden. Ich habe einen Architekten und Bauingenieur in Stuttgart, Werner Sobeck, getroffen, der die Idee hat, dass man Löcher in den Beton gießt. Also der hat so Hohlkugeln mit einer ganz dünnen Betonwand. Ja. Die lässt er in definierten Abständen in den noch flüssigen Beton, in den Betonmörtel quasi ein. Und dadurch, wenn das verbindet sich dann, wenn der Beton abbindet, und man hat dann letztlich ganz viele Hohlräume in dem Beton. Mhm. Und er hat so Experimente gemacht, dass man schon so 30-60% des Betons weglassen könnte, ohne die statischen Eigenschaften zu verschlechtern dabei. Das Konzept heißt Porenbeton. Ne? Das ist natürlich auch herausfordernd, weil man natürlich die Abstände dieser Hohlkugeln sehr genau festlegen muss und auch kontrollieren muss technisch, damit es dann auch stimmt, übereinstimmt mit den simulierten Eigenschaften. Aber das ist eine Idee. Scheitert momentan auch noch daran, dass die Baunormen dafür nicht vorgesehen sind. Dann braucht man so aufwendige Einzelgenehmigungen und das ist dann auch wieder Zeit und Geld aufwendig letztlich für so einen Bauherrn, der sowas umsetzt. Das ist wie mein küchenphilosophischer Spruch, dass Veränderungen halt auch tatsächlich heißt, dass man was anders machen muss als genau. Vorher. aber spannend. Und dann könnte man noch die tatsächlich in die Küche von William Aspin gehen, sprichwörtlich, und einfach die überlegen, was man da sonst noch reinmischen könnte. Und da habe ich auch den Frank Winnefeld von der Empire in Dübendorf nochmal gefragt. Also der hat mir nicht erzählt, dass es da schon einige Ideen gab. Ja, es gibt durchaus interessante Dinge, an denen auch wir arbeiten. Man kann theoretisch auch einen CO2-negativen Zement herstellen. Hierzu gab es vor etwa 10 Jahren mal Untersuchungen am Imperial College in London, das sogenannte NovaCem. Und dort war die Idee, ich nehme ein auch sehr häufiges Mineral auf der Erde, nämlich den Olivin, das ist Magnesiumsilikat. Und man weiß, dass Olivin, wenn er an der Oberfläche ist, mit dem CO2 der Luft und der Feuchtigkeit verwittert, bilden sich dann eben Magnesiumsilikathydrate oder Magnesiumcarbonate. Und wenn ich diesen Prozess beschleunigen würde, könnte ich so unter CO2-Aufnahme Magnesiumcarbonat herstellen. Wenn ich dieses Magnesiumcarbonat dann teilweise brenne zu Magnesiumoxid, dann habe ich ein Gemisch Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat. Und wenn ich das mit Wasser mische, dann bindet das ab, erhärtet und wird fest. Das war eben die Idee hinter diesen Aktivitäten am Imperial College in London. Theoretisch ist das möglich, praktisch gibt es aber durchaus Hindernisse. Es gibt bislang eigentlich noch keinen ökonomisch interessanten Prozess, diese Magnesiumsilikate ausreichend schnell zu karbonatisieren. Aber theoretisch nehme ich bei der Herstellung eines solchen Zementes mehr CO2 auf, als ich abgebe. Also man kann theoretisch einen CO2-negativen Zement herstellen. Ja, genau. Also, darf ich mal kurz einschieben, was mich, das ist jetzt auch überhaupt nicht journalistisch fundiert oder sowas, aber mich persönlich kotzt es so an, dass immer dann kommt, ja, aber ökonomisch spricht leider nichts dafür, wo ich mir denke, ja, Sapperlot, also ich, das ist immer wieder dabei, da muss ich halt was anders machen als vorher und irgendwann, aber ja gut. Eine andere Diskussion für einen anderen Podcast, aber es macht mich sehr wütend, dass immer dann die liebe Wirtschaft ist an Platz 1, wo ich mir denke, so, ja, aber warum denn? Die ist ja auch eigentlich für uns da und nicht umgekehrt. Ja, aber ich meine, das Problem sieht man ja in den Massen. Ne? Also wenn du sozusagen Beton herstellen willst, der auch wirklich genutzt wird, dann musst du einen gewissen Preis haben, ne? Also hier geht es nicht um 2% günstiger oder teurer, sondern also wenn man sich diese Drehrohröfen anguckt, wo heute Portland-Zement hergestellt wird, das sind halt riesen Industriebetriebe, ne? Die sieht man manchmal auf der Autobahn irgendwo, die stehen ja auch fast überall, in der Regel Kalkstein meistens, den die da verwenden können, und diese Öfen sind halt hunderte Meter lang, also das sind echt riesen Anlagen. Und was Frank Winnefeld hier gesagt hat, also du brauchst sozusagen einen Prozess, den machen sie klein, da funktioniert er gut, und dann musst du den halt irgendwann auf diese Skala hochskalieren. Und daran ist Novazem gescheitert. Das nächste Problem ist, also die verwenden hier, das ist ja dann quasi so ein bisschen auf der Basis von Magnesium, nicht auf der Basis von Calcium, und dafür brauchen sie Olivin. Olivin ist zwar kein ganz seltenes Gestein, aber es ist deutlich seltener als Kalkstein auf der Welt. Also Kalkstein gibt es fast in jedem Land irgendwo. Olivin ist ein vulkanisches Gestein, das heißt, du brauchst eine vulkanische Region. Das ist was, das aus dem Erdmantel meist irgendwie mit hochgetragen wurde. Ist an der Erdoberfläche auch fast ein bisschen instabil. Das ist übrigens auch der Grund chemisch, dieses chemische Ungleichgewicht, warum da ein CO2-negativer Zement hergestellt werden kann, ja, weil das einfach in der Atmosphäre sozusagen dann auch noch weiter reagiert, selbst wenn man das verarbeitet hat. Aber man braucht auch da riesige Mengen davon. Und das ist halt am Ende auch eine wirtschaftliche Frage. Also man kann es nicht hundertprozentig wegdiskutieren. Und da bin ich auch ganz naiv rangegangen. Aber ich glaube tatsächlich, die Massen, die müssen auch irgendwie stimmen. Also man braucht irgendwie Materialien, die weit verbreitet sind. Ansonsten bleibt es halt so ein Liebhaberprojekt. Und das ist dann eine schöne Idee, aber es funktioniert nicht. Es wird nicht genutzt. Und damit löst man das Problem auch nicht. Ja. Also es ist ein Dilemma letztlich auch. Ich habe mich auch unterhalten, und das kann ich hier nur anschneiden jetzt aus Zeitgründen, aber ich habe mich auch unterhalten mit einer anderen Zementchemikerin, auch in der Schweiz, Karen Scrivener, eine Britin eigentlich, an der Universität Lausanne. Die hat eine ähnliche Idee wie diese Gruppe am Imperial College. Also sie will auch die Zementrezeptur ändern, allerdings will sie kein Olivin verwenden, sondern sie verwendet ähnliche Rohstoffe und sie will ein Material herstellen, das nennt sich kalzinierte Tone. Also ich habe ja gesagt, Zement stellt man her aus Kalkstein und ein bisschen Ton, und das brennt man, und sie dreht das Verhältnis quasi um. Also sie nimmt sehr viel Ton und nur ein bisschen Kalkstein, also hat eine andere Verteilung an Mengen, das ist weniger Calcium drin. Das bewirkt zum einen, dass dieses Gemisch bei 850 Grad schon brennen kann, also man braucht deutlich weniger Temperatur, 600 Grad weniger, und gleichzeitig entsteht auch nur ein Bruchteil des CO2s. Und sie hat jetzt irgendwie, das ist ihr Lebenswerk letztlich, also sie ist jetzt kurz vor einer Pensionierung, sie hat letztlich diese ganze Forschung, die nötig ist, auch um das in Baustandards zu kriegen, in ihrem Berufsleben in den letzten Jahrzehnten weitergetrieben, dass das dann irgendwann passiert, und hat eigentlich auch schon bewiesen, dass es von der Standfestigkeit ähnliche Eigenschaften hat, ne? Und da geht es am Ende natürlich dann auch darum, vorgefertigte Meinungen in so einer Industrie zu überkommen. Das ist Englisch, ne? Denglisch. Überwinden letztlich. Ja, zu beeinflussen. Zu beeinflussen, wie auch immer, ja. Also es gibt diese Ideen, ein Stück weit muss es tatsächlich wirtschaftlich funktionieren, und natürlich können auch Staaten mit, keine Ahnung, sowas wie Emissionshandel, CO2-Preisen, sowas auch beeinflussen, dass dann plötzlich Prozesse, die ein Stück weit ein bisschen ineffizienter sind, aber dafür weniger CO2 ausscheiden, ja, was ja dann für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und für den Planeten irgendwie auch wieder Kosten am Ende verursacht, dass das letztlich ausgleicht. Also solche Ideen gibt es immerhin. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, dass es so wahnsinnig schnell passieren wird. Wir könnten uns jetzt doch eine ganze Folge über den Klimawandel unterhalten, aber das wäre doch tatsächlich ein sehr anderer Podcast und auch eher meine Privatmeinung. Aber gut, kommen wir doch zum Mond. Ja, mit dem Mond, genau. Ab, Karl. Ich komme jetzt zu einer Idee, da sind wir fast auf dem Mond, nämlich die Idee des Solarsinterns. Man könnte nämlich diesen Wüstensand nehmen, und der ist ja, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, für die Betonherstellung gar nicht geeignet, weil die Körner sehr rund sind. Man könnte die aber einfach mit einem gebündelten Lichtstrahl über einen Sonnenkollektor miteinander verschmelzen. Also das ist ja, Sand ist ja vor allem SiO2, also Quarz quasi. Da braucht man keinen Zement, ja, man braucht kein Bindemittel, weil die Körner selbst ihr eigenes Bindemittel sind, weil man sie einfach verschmelzt. Und auf diese Weise, wenn man da auch noch die Sonnenenergie nimmt, könnte man quasi emissionsfreie Ziegel oder auch größere Bausteine herstellen. Ne? Also ein bisschen, wenn man da noch so einen 3D-Drucker sich mit dazu denkt, der irgendwie da vollautomatisch Dinge hin und her schiebt und die Form kontrolliert und so. Also das ist eine Idee, scheitert bis jetzt auch so ein bisschen an der großtechnischen Umsetzung. Und auch da muss man halt überlegen, wie der Wüstensand dann in die Region kommt, wo man baut. Ne? Also bis jetzt in der Betonproduktion ist das meist eine recht regionale Rohstoffverteilung. Also der Kalkstein, der Ton kommt aus lokalen Steinbrüchen, auch in China, auch in Indien. Ne? Und der Wüstensand ist wahrscheinlich überwiegend auch wieder auf wenige Regionen auf der Erde verteilt. Und dann hat man wieder Transportkosten, Emissionen und so weiter. Ja. Also auch nicht ganz einfach. Ich würde jetzt mal kurz auf den Mond hüpfen, so ganz schnell. Und da besteht da sowieso das Problem, es gibt keinen Kalkstein. Tatsächlich ist die Erde eigentlich der einzige Ort im Sonnensystem, wo Kalkstein entstehen kann. Also auf dem Mars hat man meines Wissens noch keinen gefunden. Auf dem Mond gibt es auch keinen Tonstein, den gäbe es auf dem Mars. Ich frage mal so blöd, hat Kalk auch nicht was damit zu tun, dass da irgendwann mal Wasser war? Ja, das ist das Problem, flüssiges oder? Wasser. Oder? Also ich als Trottel, aber da war doch irgendwas. Genau. Kalkstein braucht irgendwann mal Wasser. Deswegen würde man es auf dem Mars auch unter Umständen vermuten, aber hat man zumindest spektroskopisch noch nicht gesehen und die Rover auch nicht. Ja, Wasser auf dem Mond, ne, also auch das zusammenzumischen, ist schwierig, weil das Wasser, was man dort hat, das will man wahrscheinlich eher für andere Dinge verwenden, weil es einfach wahnsinnig aufwendig ist, es herzustellen, nochmal aufwendig ist, es von der Erde mitzubringen. Ja. Und davon abgesehen würde der Zement auch gar nicht abbinden, also hart werden, weil es da zu kalt ist und auch wenn der Luftsauerstoff fehlt. Ne? Also zumindest, wenn man das nicht in seinem Habitat dann irgendwie macht, was irgendwie ziemlich sinnfrei wäre. Ja, aber auf dem Mond gibt es ja Regolith, also diesen feinen Staub, der überall auf der Oberfläche liegt, der durch diese Myriaden von Mikrometeoriten entstanden sind, der quasi über Jahrmillionen das Mondgestein zerschlagen und zertrümmert hat. Und dieses feine Material ließe sich natürlich erhitzen, entweder mit Laserstrahlen, mit Mikrowellen oder auch einfach mit gebündeltem Sonnenlicht. Und dann würden halt teilweise die Metalle im Regolith flüssig werden und auch verschweißen. Also so ein bisschen ähnlich wie beim Solarsintern. Und man könnte dann halt Bauteile herstellen. Man könnte auch direkt einfach einen sehr großen 3D-Drucker damit verbinden, quasi. Also das einfach als Rohstoff in diesen 3D-Drucker, in den diesen 3D-Drucker einfüllen und einfach diese großen Strukturen bauen, ausdrucken. Das war doch auch die Idee von irgendwelchen, also vielleicht im Moment noch ein bisschen spinnert, aber eigentlich würde es klappen, dass man, um ein großes Radioteleskop auf der Rückseite des Mondes zu bauen, was aus sehr vielen einzelnen Antennen besteht, könnte man einfach idealerweise direkt den Regolith vor Ort irgendwie zu Aluminium weiterverarbeiten. Da war mal was, das ist ähnlich, dass ich das quasi nehme und dann direkt vor Ort dann dazu benutze. Also gerade was solche Metalle angeht, die weit verbreitet sind im Mondgestein, genau, das wäre relativ sinnfrei, die von der Erde mitzubringen. Ja. Ja, diese Idee von diesem Solar Sintering auf dem Mond ist auch schon recht weit gediehen. Also es gibt auch mehrere geplante Missionen von der ESA und auch von der NASA, die in den nächsten Jahren genau das testen sollen. Ich glaube, die Chinesen auch. Also natürlich in sehr kleinem Maßstab, ne? Dann sammelt man ein bisschen Regolith ein und guckt mal, was passiert, ob man das wirklich gut aufschmelzen kann mit einem Laser an Bord. Aber diese Idee wird auf jeden Fall verfolgt. Ja, liebe Franzi, das war sie dann auch meine Geschichte über den erfolgreichsten Baustoff der Welt, von dem wir bisher nicht wegkommen, dessen Alternative auf fernen Himmelskörpern aber vielleicht taugt, auch unsere Bautätigkeit auf der Erde zu verändern. Ich danke dir für diese Geschichte, Karl. Das finde ich sehr spannend. Ich habe noch nie so viel über Beton nachgedacht. Schön. Oh. Ich denke, vielleicht würde man weniger Beton brauchen, wenn man den einfach tatsächlich so stabil hinkriegen würde wie die Römer, wo es nach 1600 Jahren einfach immer noch steht. Ja, das ist tatsächlich eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Anfang des Jahres. Wir nehmen diese Folge im Februar 2023 auf. Gab es eine Pressemitteilung vom MIT und eine Science-Studie, die wieder mal gesagt hat, wir haben herausgefunden, warum der römische Beton so gut ist. Geht es auch gerade so selbstheilende, sie nennen das Self-Healing Properties, also dass auch so Risse, die entstehen durch Temperaturschwankungen und so, sich mit der Zeit wieder schließen. Die Quintessenz des Ganzen war aber, da habe ich erst mit der Forschergruppe geredet, aber dann auch noch mit einem externen Zementchemiker und der meinte, naja, es ist alles nicht neu. Also ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen wie damals bei William Aspin, der römische Beton wird wahnsinnig mystifiziert nach wie vor. Ja. Ha. Trotzdem, nicht schlecht. Ja, genau. Ich hoffe trotzdem, dass du mich jetzt noch in einem Quiz nach irgendwelchen chemischen Formeln fragst, aber schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, genau. Also ja. Ich versuche, diesen Wecker aufzuziehen und die Jingle-Maschine richtig zu bedienen. Und meine erste Frage lautet folgendermaßen. Was brauchst du, um Beton herzustellen? Zement, Wasser und Sand. Sehr gut. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja. Nächste Frage. Was braucht man, um Zement herzustellen? Oh nee, man braucht gebrannten Kalk, Stein, man braucht, was die Römer benutzt haben, war irgendwelche Vulkanasche und man braucht Bimsstein. Irgendwie so. Genau. Also ich glaube, ein Detail habe ich nicht erwähnt. Man macht tatsächlich auch ein bisschen feinen Sand dazu. Okay. Heutzutage. Ne? Also modernes Kalkstein, den man brennt mit Ton und Sand. Und die Römer haben dann auch noch Vulkanasche bzw. gemahlenen Bimsstein verwendet. Genau. Aber richtig. Dritte Frage. Warum heißt Portland-Zement Portland-Zement? Weil es auf der Insel Portland viel von diesem Kalkstein gab. Genau, das ist die einfache Antwort. Die komplexe Antwort wäre gewesen, William Aspens Vater hat einen Zement partieren lassen, der dem beliebten Naturstein glich, obwohl das, was William Aspen später als Portland-Zement verkaufte und den wir bis heute nutzen, gar nichts mit diesem Patent zu tun hat. Ja, genau. Whatever. Whatever. Du kannst mich auch fragen, dass ich seinen ersten Halbsatz da von diesem Patent an Dingsbums aus dem Gedächtnis rezitiere, aber nein. Das wäre eigentlich aber lustig für so eine Cocktailparty. Aber lassen wir das. Auf keinen Fall. Vierte Frage. Wenn du alle vergraulen willst, so wenn du denkst, so jetzt willst du, dass du alle gehen, dann fängst du an. Vierte Frage. Bei welcher Temperatur müssen die Ausgangsstoffe für handelsüblichen Zement gebrannt werden? 1450 Grad. Sehr gut gemerkt. Ich dachte mal, Physiker können nicht auswendig lernen. Sehr schön. Ach. Fünfte Frage. Was würdest du machen, um die negativen Seiten der Betonherstellung zu verringern? Was ich selber oder? Nee, wir. Also was würdest du uns als Menschheit vorschlagen? Weniger bauen. Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich gar nicht die blödeste Variante. Ich habe aufgeschrieben, alternative Materialien, Porenbeton, Recycling, Solarsintern von Wüstensand. Aber weniger bauen muss man eigentlich ganz an den Anfang stellen. Das ist das Ding, was am schnellsten funktioniert. Also genau. Ich meine, angesichts der ökonomischen Restriktionen, die es offensichtlich gibt, weiß ich nicht. Ich finde allgemein im Leben, man muss nicht immer von irgendwas mehr machen. Manchmal hilft es auch, Dinge wegzulassen. Aber ich meine, das sagt sich natürlich leicht. Ich sitze in einem fertig gebauten Haus. Ich bin kein Schwellenland, was halt da bauen will. Na, das ist ja auch das Fiese. Wir haben unseren ganzen Kram halt hier schön hingebaut und sitzen jetzt gemütlich in unseren voll isolierten Betonhäusern ja wohl meistens. Und dann sagen wir irgendwelchen Schwellenländern, nee, also ihr dürft jetzt bitte in euren Papphütten wohnen bleiben. Das ist halt unfair und das ist eine Gerechtigkeitsfrage letztendlich auch. Von daher, weniger bauen sagt sich einfach, ist tatsächlich schnell umzusetzen, aber ich sage das als jemand aus einer sehr privilegierten Position. Womit wir beim Thema der Klimagerechtigkeit wären. Genau. Ich habe noch eine sechste Frage, eine ganz kurze. Was passiert beim Verfahren des Solarsinterns? Ich lasse das Zeug im Grunde um den Sand verschmelzen durch Sonnenlicht, gebündeltes Sonnenlicht. Genau, richtig. Tada! Ha, voller Erfolg. Ja, schön. Das war wieder länger, als ich erwartet habe, aber so ist es halt. Aber das macht überhaupt nichts. Aber dann haben wir es, oder? Genau, ja. Also es war jetzt schon eine geologische Geschichte, oder? Kann man schon sagen. Ja, natürlich war es eine geologische Geschichte. Ich fand's auch super spannend. Aber da auch ich plane, dir in Zukunft vielleicht mal Geschichten zu erzählen, die jetzt nicht so unmittelbar mit der Astrophysik zu tun haben, denke ich, ist das okay. Wir sehen es ja, also wenn es den Hörern und Hörerinnen gefallen haben, könnte ich es uns ja mitteilen. Genau. Im Zweifel sieht man es an den Download-Zahlen. Genau, ihr dürft mit den Füßen abstimmen, beziehungsweise ja, mit euren Download-Klicks. Genau. So, aber dann war sie das erstmal, die 66. Ausgabe von AstroGeo. Also wenn wir jetzt bis zur 666. Ausgabe schaffen, dann müssen wir irgendwie über andere Dinge sprechen. Die Apokalypse. Mal wieder eine. Aber wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement kostet euch 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der RIF-Reporter. Die RIF-Reporter sind unsere Dachorganisation und vor allem ist es eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards, die auch für uns gelten. Und jedes Abo bei den RIF-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns bislang, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns immer über eine Unterstützung auf Steady oder direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen. Da sind wir zu finden unter astro-geo@chaos.social. Und auf Twitter sind wir astro-geo. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken für euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und ad astra. Bis zum nächsten Mal.